Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Retro Ranger vs. Rahmenblast. Heute mit dem Thema Infos für Zocker heute und damals. Mit meinem ewigen Dauergast Soki. Einen schönen guten Tag. Ich bin auch mal wieder da, Soki von Rahmenblast. Und Yay. Ich bin schon sehr auf das Thema gespannt. Das ist ziemlich cool. Ja, war relativ spontan. Genau, spontane Idee. Er hat Zeitschriften gefunden und wir gucken mal, wie sich der Informationsfluss geändert hat für die Zocker von damals und heute. Genau, weil eigentlich ist ja das Spektrum Videospiel, wie man es damals konsumiert hat, ganz anders. Vielleicht für Leute, die das auch gar nicht kennen, ganz interessant, weil man heute ja eigentlich eine Reizüberflutung hat, sei es jetzt durch YouTube oder generell durch Foren. Man informiert sich ja aktiv, und teilweise auch passiv, was ja damals eigentlich eher selten war. Und ich finde es eigentlich deswegen ganz interessant, weil man dadurch auch die Wahrnehmung von Videospielen verändert hat, meiner Meinung nach. Also ich bin ja jemand, der das, wie gesagt, aktiv mitbekommen hat. Und für mich gibt es da eben auch nicht nur positive Aspekte, dass man jetzt so viel Informationsfluss hat, sondern auch viele negative Aspekte, auf die wir jetzt aber dann auch mal gerne eingehen können. Also ich habe jetzt hier in meiner Sammlung, ich habe ein paar alte Videospielmagazine nach Jahren sortiert, einfach nur, damit man sich das vorstellen kann. Ich habe hier die Powerplay, wo dann noch von dem C64 und dem Amiga die Rede ist. Das ist 1991 hier die Ausgabe. Ich habe die Videogames dabei, ein sehr, sehr, sehr bekanntes und beliebtes, für viele das beste Magazin zur Zeit von Nintendo, Sega und auch noch der Sony PlayStation. Das ist von 96. Ich habe ein Sega-exklusives Magazin dabei. Das ist heißt Gamers, das unabhängige Magazin, garantiert. Wobei man bei den Benotungen natürlich schon sagen kann, eigentlich könnte es auch wirklich unabhängig gewesen sein. Das ist von, warte, ich sehe es gerade, 94. Und ich habe noch ein Magazin, was ich später gerne gelesen habe, zu der N64 Dreamcast Sega Saturn Zeit. Das ist Next Level. Aus dem Jahr 99 habe ich jetzt irgendein Magazin gepickt. Warte, was ist da gerade auf dem Cover? Metal Gear Solid 1. Tolle Zeit, ne? Ich frage mich nur, warum das ist. Metal Gear Solid, war das wirklich 1999? Das wundert mich auch jedes Mal, wo ich dann wirklich denke, Gott, ist das so lange her. Ja. Krass. Genau, also das sind so das Portfolio, was ich ja einfach mal vorbereitet habe, um als Inspiration zu dienen. Und wie war das damals? Also man sieht schon die Preise auf den Magazinen, 6,50 Euro, 5,80 Euro. Man hatte kein Internet. Das heißt, wenn man sich D-Mark, stimmt. Oh Gott, das ist die ja heute spottbillig. Ja. Nee, Quatsch, Inflation. man hatte ja damals im Prinzip kein Internet oder zumindest noch nicht alle. Man konnte sich gar nicht über bestimmten Kram informieren. Es sei denn, man hat eine Fernsehwerbung gesehen, was es ja auch noch öfters gab, vor allem von Nintendo. Und man ist einfach in den Zeitschriftenladen gegangen und hat sich ein Magazin gekauft, also wirklich Geld bezahlt, damit man an Videospielinformationen kommt. Sei es jetzt wirklich Testberichte oder sei es überhaupt, um rauszufinden, was denn auf dem Gerät erscheint. Und erstmal deine Wahrnehmung oder wie das gekommen ist, bevor ich jetzt mich hier euphorisiert in irgendwas reinrede, in einen Rausch? Also, wie du schon sagst, das war damals wirklich so, man hat sich die Infos entweder von Kollegen, von Partner, stimmt, genau, Freunden etc. geholt, ja auch noch, ja, wo jemand gesagt hat, hier, das Spiel musst du spielen, das ist super etc. Oder es gab halt die Möglichkeit, also ich hatte ein Geschäft gehabt, wo ich jedes Mal hingegangen bin in der Nähe und habe dort halt die Spiele immer gekauft oder geguckt und der Händler war halt super cool drauf, mit dem konnten wir immer ziemlich viel labern über Spiele, viel miteinander geredet. Er hat auch mal erzählt, was jetzt so Neues auf den Markt kommt und ansonsten die Möglichkeit halt die Zeitschriften zu kaufen. Sonst gab es da überhaupt nichts. Ich weiß noch, wir sind immer ins Geschäft gefahren und ich bin halt direkt zu den Zeitschriften gerannt, habe mir dort dann irgendwelche Ausgaben geholt von den neuen Videospieleheften. Natürlich war das nach der Zeit, also bei 91 habe ich keine Zeitschrift gelesen. Ja, okay, gelesen. Klar. Nee. Deswegen, Extrembeispiel, ja. Ich habe mir halt auch dann immer die Zeitschriften geholt, also durchgeblättert, geguckt, was da ist oder gegebenenfalls wurde mal so eine Zeitschrift gekauft. Und das waren die Kerninfos, die man halt bekommen hat. Sonst wusste man nie, was rauskommt. Hatte der Laden auch eine Anspielstation, oder? Also es war so gewesen, dass der Laden an sich, also wo ich die Zeitschriften gekauft hatte, das war so allgemeines Geschäft. Das war schon die Zeit, wo dann die Videospiele-Zeitschriften halt eher so in Also war ein normales Geschäft. Also ist kein Video-Game-Store, wie es ja auch teilweise gegeben hat. Aber was halt cool war, der Videospieleladen, bei dem ich dann des Öfteren war, wir kannten ihn halt relativ gut. Der hat dann auch mal geschaut, oh, da kann er die Verpackung abmachen, das kann er gut verkaufen. Dann durfte man das Spiel mal anspielen oder so. Und das war dann ganz witzig. Manchmal sind da auch viele Leute hingegangen, nur um mal Spiele anzutesten, verschiedenste. Genau, ja. Und man hat da gesessen, die Spiele gespielt, miteinander gesprochen, sich die verschiedenen Spiele angeguckt. Und das war ziemlich cool. Absolut. Aber es hat sich sehr geändert. Also heutzutage wird man so überflutet mit Informationen. Man weiß gar nicht, was man mit dem ganzen Zeug anfangen soll. Wo man anfängt zu gucken, auch die Art, wie alles geschrieben ist. Also ich muss jedes Mal lachen, wenn ich so diese Cover, die Bilder oder die Texte, die da draufstehen, lese von solchen alten Zeitschriften. Und das ist ziemlich witzig. Vor allem, weil natürlich auch sowas wie ein Shitstorm ja relativ schwierig sich verbreiten konnte, weil man hat ja quasi nur Mundpropaganda betrieben. Das heißt, wenn irgendein hässliches Cover war oder so, dann war das halt vielleicht mal Dorfgespräch. Aber die Videospielmagazine hatten da schon größere Freiheit, hatten keinen öffentlichen Druck in dem Sinne, dass er jetzt immer jede Zeile bewertet wird. Haha, der hat an der Stelle in dem Testbericht hat er irgendeinen Mist geschrieben. Scheiß Reviewer und so ein Kram. Also das war ja damals gar nicht so, zumindest für meine Wahrnehmung. Kann natürlich sein, dass es im Dorfgespräch so war, aber dafür war ich vielleicht auch noch zu jung. Was ich aber auch noch ganz oft betrieben habe, außer jetzt halt in die Videospielläden selbst reinzugehen. Es gab ja noch, damals war ja zum Beispiel Karstadt oder so auch noch der Laden quasi für so ein, für ein Kind. Weil einfach tausende Super Nintendo, NES und solche Spiele einfach ausgehängt hatten. Das heißt, man hat sich die Covers angeschaut, man hat überlegt, okay, was spart man als nächstes? Man hatte ja dann quasi auch nicht, man konnte ja nicht das Geld aufbringen, um dann zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt das Magazin und das Magazin und das Magazin. Vielleicht steht dort irgendwas über dieses Spiel. Das war quasi dann ein Vertrauen. Also man hat dem Hersteller vertraut, dass das, was auf dem Cover oder was auf der Verpackung steht, der Wahrheit entspricht. Und das war einerseits natürlich, klar, das kann natürlich ein Griff ins Klo gewesen sein, war es vielleicht sogar meistens, aber es hat natürlich auch im anderen Sinn die Überraschung. Also was ist jetzt da wirklich drin, was kriege ich dafür, ist es ein tolles Spiel? Und das ist so ein klein bisschen halt die Magie, das Unbekannte, wie wenn man ein Überraschungsei aufmacht und nicht weiß, was drin ist, und dann freut man sich, wenn doch was Tolles drin ist, und man ärgert sich, wenn Mist drin ist und will es am liebsten zurückgeben. Zu der Sache fällt mir jedes Mal ein, wieso Super Nintendo-Spiele oder sowas, die wurden ja später ohne Verpackung weiterverkauft, auch gebraucht etc. Und das war ja dann wirklich nur eine Glückssache. Du hast nur das Cover gesehen von dem Cartridge und wusstest überhaupt nicht, was für ein Spiel steckt dahinter. Ich weiß noch genau, ich war auf dem Flohmarkt gewesen und sah Secret of Mana als gebrauchtes Spiel da liegen. Und ich wollte es unbedingt haben, weil ich irgendwie das Cover cool fand. Ja, der Baum. Und da hat dann noch zu der Zeit mein Vater gesagt, du kennst das Spiel doch gar nicht, du weißt nicht, ob das gut ist, nachher gefällt dir das nicht. Und ich war so strikt da gewesen, ich wollte es unbedingt haben, hab's auch nachher bekommen. Und jeder in meiner Familie hat das nachher gespielt, weil sie es alle großartig fanden. Deine Familie hat Secret of Mana gespielt? Ja, mein Vater, meine Schwester und ich. Und ja, meine Mutter war jetzt nicht der Zocker, aber gute Familie, ansonsten kann man nur beneiden. Also ich kenne das Szenario. Ich habe da auch eine witzige Situation gehabt, wo ich mal halt bei meinem Nachbarn zu Besuch war, und dort war dann wiederum der Cousin zu Besuch, und der war schon ein bisschen älter. Der war, glaube ich, zu der Zeit hatte der 5-6 Jahre Vorsprung, hatte einfach mal seine komplette Videospielbibliothek fürs N64, fürs Super Nintendo mitgebracht gehabt, weil er halt auch verkaufen wollte. Und hatte dann auf einem Tisch aufgebreitet 50, 60 Spiele wirklich aufgelistet gehabt. Und das war der Wahnsinn. Also man hat das einfach, man hat vor so einer Wand gestanden, wie dann im Karstadt. Man wusste nicht, oh Gott, was hole ich mir jetzt, was kann ich kaufen? Und da waren halt auch so Sachen dabei wie Mortal Kombat für das Super Nintendo. Wir konnten halt ein paar Sachen anspielen, wie zum Beispiel Turtles in Time und so weiter. Das war dann relativ klar, aber jetzt stell dir dann einfach mal vor, wie unfair das auch ist als Kind. Man hat, sage ich mal, seine 20 D-Mark Taschengeld. Jetzt hat man da 50 Spiele vor sich und muss sich brutal entscheiden, was nimmt man denn da und so weiter. Das ist einfach irgendwie ein bisschen Magie. Heute bekommt man, das ist auch das, was ich in meinen Retro Ranger Reviews ab und zu erwähnt habe, immer viel Meinungen vor vorgesagt, vorgetragen, okay, das Spiel ist gut, weil man wird überflutet, okay, ihr müsst, ich sage jetzt einfach nur ein Beispiel, ihr müsst unbedingt Bloodborne spielen und so weiter. Also jetzt einfach nur mal, um zu nennen, man wird quasi getrimmt, okay, diese Spiele spielst du nacheinander, man hat gar nicht mehr so den freien Entscheidungswillen in dem Sinne, also hat man natürlich schon, aber du weißt, was ich meine, also man wird indirekt, unbewusst wird man in Richtungen gedrängt, dass man dort ausprobieren soll, man hat diesen Drang gar nicht mehr zu experimentieren, weil man dann denkt, okay, wenn ich jetzt das spiele, meine ganze Freundin spielen aber das, dann habe ich gar kein Gesprächsthema mit denen, weil die interessiert es nicht, ob ich jetzt das Spiel habe oder so. Das und, ist genauso wie die Klassifizierung, das hier ist ein AAA-Game und das andere sind keine AAA-Games. Und dann, man wird in so eine Richtung halt gelenkt, wie du schon sagst. Und ja, früher gab es das wirklich nicht. Also man hat einfach ein Spiel geholt, sich angeschaut, ob es interessant ist, gespielt und dann hat man entweder Glück gehabt oder nicht. Ja. Und vor allen Dingen hat man nur eine Meinung vielleicht gehabt. Du hast eine Zeitschrift gehabt, die hast du dir gekauft. Genau, man hat nur eine Meinung gehabt. Du hast die Meinung dazu durchgelesen zu einem Spiel und du hast dir jetzt nicht, um eine weitere Meinung einzuholen, noch eine andere Zeitschrift gekauft, um dort wieder über das Spiel zu lesen, sondern du hast der Meinung geglaubt und fertig. Heutzutage geht man auf unzählige Seiten, jeder hat eine andere Meinung, es gibt jede Menge Reviews etc. Es gibt, Metacritic. Genau, wo die den Durchschnitt ja von den ganzen Reviews errechnen. Meinungsdurchschnitt, man hat mit allem. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Wie gesagt, einerseits, also man kann jetzt, also ich will jetzt auch nicht den Nostalgiefaktor zu sehr betonen, ne? Also das hat natürlich auch Vorteile, weil man dann halt sagen kann, okay, ich habe jetzt als junger Bub oder auch als Erwachsener ist ja auch nicht so, dass man unendlich Budget hat. Man hat das Budget, welche Spiele kaufe ich mir? Man schaut sich diverse an, okay, die und die Spiele sind auf jeden Fall gut, die kaufe ich mir, bin ich auf der sicheren Seite. Die 90%-Wertung sagt natürlich immer noch nicht aus, ob das Spiel mir persönlich gefällt, aber man hat natürlich eine höhere Chance, dass es keinen Reinfall gibt und das hat natürlich auch die Vorteile. Man kann sich sogar, die erste Stunde des Spiels anschauen, wie ist es denn und gefällt mir das? Das wäre ja damals unvorstellbar gewesen, die erste Stunde, es sei denn, man hat halt eine Anspielstation. Klar. Aber da gab es dann auch nur die Mainstream-Titel, also da konnte man ja nicht sagen, okay, ich will jetzt mal Crash Dummies für Super Nintendo spielen oder so. Ja. Wie ist es? Die Bewertungsart und Weise war ja auch komplett anders. Also es ist interessant, wenn man diese Zeitschriften durchblättert, auf was damals geachtet wurde und auf was heute geachtet wird. Es ist klar, die Spiele sind ja viel komplexer. Es gibt viel mehr Sachen, die man da entsprechend bewerten kann. Und es war schon ziemlich witzig, also zum Beispiel die erste Zeitschrift aus 91. Ja. Da habe ich zum Beispiel manche Spiele hier, Murder in Space, das war, jetzt gucke ich mal gerade, Genre Adventure. Mir sagt der Titel jetzt nichts, ich habe jetzt einfach mal hier aufgeblättert. Zum Beispiel erstmal die Grundinfos, man weiß, okay, es ist für Amiga in Vorbereitung, es ist für C64 nicht geplant und für Atari auch in Vorbereitung. Das finde ich übrigens gut. Also ist ganz interessant, wo man auch schon weiß, okay, welche Plattform, für welche wird das Spiel produziert. Und ansonsten zur eigentlichen Bewertung wurde nur geschrieben, Grafik 57%, Sound 39%, Schwierigkeit Mittel. Das genau, war's. Und jetzt such mal, das ist, wir hatten eben nochmal im Vorlauf eine kleine Diskussion, jetzt such mal im Text, warum das so ist. Weil das, also ich erkenne das Review jetzt auch nicht, aber ich würde mal sagen, dass dort nicht erklärt ist oder zumindest nicht in der Form, wie du es erwartest, heutzutage erklärt ist, warum das so ist. Weil das finde ich natürlich, also ein Printmagazin hat sowieso ja eine begrenzte, man kann nur begrenzte Anzahl von Wörtern schreiben. Ja. Man hat eine bestimmte Druckfläche, es gibt vielleicht sogar auch noch durch einen Publisher eine bestimmte Richtlinie, dass man sagt, okay, ich gebe dir das Testmuster jetzt mal ohne Auflagen, also ich behaupte jetzt mal nicht, dass sie dann eine 90% geben musste oder so, aber dass dann zumindest vier Seiten oder fünf Seiten vorgeschrieben waren, okay, dafür machst du aber einen 5-Seiten-Test oder so. So, dann sind schon mal 5 wichtige Seiten weg. Der Rest, also das meiste ist ja eigentlich in solchen Heften die Werbung, um das Heft zu finanzieren. Und dann steht einfach, wie soll ich sagen, bla bla bla, Nonsens drin. Also die, man muss sich mal wirklich Texte durchlesen. Es ist teilweise einfach nichtssagend, also heutzutage im Vergleich. Es wird grundlegend, wenn ich das hier jetzt mal so durchlese, einfach mal erstmal das Gameplay beschrieben, sprich genau wie steuert es man. Man klickt mit der Maus hier, man muss die Mauszeiger dahin bewegen, man spielt es mit Joystick, Maus etc. Und der grundlegende Inhalt, sprich auf die Geschichte wird kurz eingegangen. Ansonsten, dass die Texte in Deutsch sind. Löblich, löblich wird hier noch so schön geschrieben. Und gut, und ansonsten kommt dann die Meinung des Autors von dem Review, der ersten Mal das Review mit, also das Spiel mit Gezo bewertet. Jetzt gucke ich mal gerade, was für Gründe er dafür nennt. Außerdem hätte man sich bei der Grafik etwas mehr Mühe geben können. Ja, ja, klar. Eine Neuerung. Das ist halt, also das ist das, was ich meine. Das ist, wie soll ich sagen, so aufgrund der geringen, das ist hier, wenn man die Seite vor sich hätte, würde man sehen, dass wirklich nur sehr wenig Platz ist. Die müssen halt so Floskeln raushauen, ne? Also wäre mehr drin gewesen, also ohne ins Detail zu gehen. Ich habe jetzt hier einen super witzigen Test aus dem Gamers Magazin von Sega, ja, weil das eben für mich irgendwie ein Schock war, als ich das gelesen hatte. Da ist zum Beispiel Prince of Persia drin. So. Ja. Und es hat einfach eine 4+. So, es hat eine 4+. Antiquitätenfreunde, aufgepasst, einer der ganz großen Klassiker kommt jetzt auch aufs Mega Drive. So. 5 Jahre nach Erscheinen der Originalprinzen zieht das Game absolut nicht mehr die Wurst vom Teller. Jetzt frage ich mich, warum? Was ging damals los? Was hat man denn anders erwartet? Also wenn ich die Screenshots sehe, finde ich jetzt, ist im Vergleich zu der PC-Version, finde ich es gar nicht schlimm. Also kannst du ja auch mal sagen, ich finde es farbenfroh, sieht klar, eigentlich ganz cool aus. Jetzt ist hier natürlich die Rede, es ist ja schon sehr mutig, im Jahre des Herrn 1994 eine 1:1 Umsetzung zu machen und so weiter. Das kann ich ja verstehen, aber das Spiel wird mit Dauerspaß 3- bewertet. Und da frage ich mich, was hat sich am Dauerspaß von Prince of Persia geändert, seit es erschienen ist? Das Spiel ist auch noch heute großartig. Mhm. Man muss es natürlich mit aktuellen Maßstäben bewerten, das ist natürlich klar, aber 4+, what the fuck, was ging da in den Leuten los? Ich verstehe es ehrlich gesagt. Also, aber die Spiele sind auch unglaublich, also hier zum Beispiel auch in der Zeitschrift sind die Spiele überwiegend sehr schlecht bewertet. Da geht es dann von 12 bis maximal 50% hoch. Also ich habe jetzt mal geguckt, ob ich ein Spiel finde, was wirklich mal an die 90 oder 80% hat. Ich finde nichts. Also das ist schon Wahnsinn. Wenn das natürlich durchgezogen wird, ist das natürlich super. Also dann ist es okay. Dann kann ich mich auch mit einer 4+ anfreunden, wenn wertungstechnisch die 4+ heißt, dass dass es trotzdem ein gutes Spiel ist. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe hier zum Beispiel auch Chuck Rock 2. Also ich weiß nicht, ob er das kennt oder vor Augen habt, das ist das Baby mit der Keule. Ja. Auch sehr bekannter Jump'n'Run-Klassiker. Das hat jetzt 2+. Das Intro ist umwerfend komisch. Ein kompletter Zeichentrickfilm, aus heutiger Sicht, ne? Das Spiel überzeugt mit Technik und viel Ideen. In einigen Leveln passt die Musik schlecht und Spielgeschehen, der Umfang könnte auf CD größer sein. Also generell finde ich, dass halt in den alten Testberichten ungefähr 3/4 des Abschnittes mit Story-Beschreibung ist, also es geht um das und das, ja, und bla bla bla, im dann Prinzip das Handbuch, und dann bleiben nur noch 4-5 Zeilen für den Rest des Spiels zu erklären, Steuerung, Grafik, Sound, wird nur gesagt, ist mittelmäßig, ist, das ist ja alles subjektiv, ja. Also das ist schon wirklich knallhart. Und heute, auch wenn man deine Reviews, die du geschrieben hast, oder Berichte, die man geschrieben hast, die sind ja teilweise 14, 15 Seiten, gehen auf das Kleinste ein, es würden Bugs analysiert. Also das ist kein Vorwurf. Ich weiß nicht, ob die das damals auch gemacht hätten, wenn sie die, ja, die Möglichkeit gehabt hätten. Aber es ist schon, wenn man überlegt, man hat 6 D-Mark ausgegeben, um im Endeffekt aber trotzdem eigentlich nur eine Dorffloskel mitzukriegen. Ist gut, genau, ist mittelmäßig, schon sehr spannend. Was ich aber überraschend fand, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch mal ein Thema gefunden, was sich über 4-5 Seiten erzieht. Ja. Es geht einfach um Drachen in Videospielen. Heißt Drachen Donner und beschreibt einfach so ein bisschen, was für Drachen es in welchen Spielen gibt und so ein bisschen diesen Hype, dass die überall eingesetzt werden. Ich musste gerade eben ziemlich lachen, weil nach unzähligen Rollenspielen, viele Titel, die ich überhaupt nicht kenne, Dragon Strike und wie sie auch alle heißen für alte C64-Konsolen etc., finde ich hier ein Bild von Super Mario für den Super Nintendo, ja, wo der Yoshi als Schildkrötendrache beschrieben wird. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Ja. Also die Freiheit der Autoren war früher nicht eingeschränkt durch irgendwelche äußerlichen Reaktionen, weil ganz im Ernst, wenn heute ein Online-Magazin dieses Wort benutzt, dann ist es unten durch bei allen Zockern. Es geht überall rum, wahrscheinlich viral auf Facebook, und der Autor verliert ja wahrscheinlich im schlimmsten Fall seinen Job oder so. Jetzt mal, um es ganz krass auszureden. reden. Ja. Aber da sind auch schon ein paar coole Spiele drin. Also Darius 2 zum Beispiel. Hat sogar an die 70, ja 70. Was halt früher, ich finde, noch viel mehr der Shit war, wie jetzt heute, sind halt diese Komplettlösungen in Bilderform, die abgedruckt waren. Und hier, ich habe zum Beispiel in der Fax bei einem Next Level Magazin die Fundorte der Herzteile in Zelda Ocarina of Time, wo dann einfach aufgelistet ist, dort und dort wird es gefunden und so weiter. Das fand ich übrigens damals auch immer cool. Ja. Also Cheats, das war auch immer spannend, weil man gar nicht wusste, was erwartet. Man konnte dann so Sachen wie bei GoldenEye zum Beispiel den Big Head Modus freischalten und solche witzigen Spielereien, die eigentlich, über die man sonst nie eine Information bekommen hätte. Was ich hier noch sehe, ist, ich finde unglaublich viele Spiele mittlerweile mit hohen Wertungen. Was hat F-Zero denn? 85%, Grafik 82 und Sound 72. Okay, Super Mario World sehe ich gerade hat 94%, das hat aber auch direkt die Messlatte extrem hochgelegt. Deswegen, also man sieht schon, wohin die Tendenz geht von Spielen, dass halt damals bei C64, oh mein Gott, Gradius 3 mit 57%. was wird denn dort jetzt zum Beispiel angemeckert? Ich guck mal gerade. Vielleicht nur mal den letzten Abschnitt oder so. Ja, ich guck gerade hier. Würde mich mal interessieren. Die Meinung, was haben wir denn da? Ja, das ist. Ich will das nicht den ganzen Text vorlesen, deswegen nee, Quatsch, ich den das macht ja auch keinen schnell. Sinn. Also, er redet erstmal über die wunderschönen Sprites, die über den Bildschirm scrollen. Scheinen ja aber nicht ausgereicht zu haben. Motiviert ihn. Was haben wir noch? 10 Level. Leider läuft das Ganze im Zeitlupen-Tempo. Okay, gut, aber das kann man dann verstehen. Also, wenn es ja. Ich glaube, beim. Das ist so ein Super Nintendo-Spiel jetzt, ne? Ja, die meisten Shoot'em-Ups oder viele Shoot'em-Ups, Gradius 3 gehört dann anscheinend dazu. Hatten ja Slowdown-Probleme. Also das erste R-Type hatte ja dort auch massiv mit Slowdown zu kämpfen. Das macht natürlich beim Shooten ab, zerstört das den Spielstars. Aber das finde ich echt krass. Also das ist so, also heute würde ich sagen, ist das eine Four-Players-Wertung. Er schreibt auch so schön, die Mega Drive lacht sich kaputt, wenn man sich dieses Technik-Trauma ansieht. Ja. Wahnsinn. Also das Spiel hätte auf jeden Fall einen FX-Chip gebraucht gehabt, um die Leistung hinzukriegen. Das ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Genau, nee. Also sehr interessant. Es hat sich vollkommen verändert. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Hier ist sogar noch ein Spiel vom Game Boy, wo einfach der Game Boy abfotografiert wurde mit dem Bild vom Spiel. Genau, aber man hatte ja also dort wirklich keine Möglichkeit. Das ist selbst heute ist es schwierig. Entweder bekommst du von Nintendo solche Abgreifstationen gestellt, weil die eigentlich sau teuer sind. Du kannst die natürlich auch kaufen, aber die kosten wirklich richtig, richtig viel Geld. Oder du wirst halt kreativ und machst sowas. Ne? Das ist halt was auch schon cool spektakulär. An diesen Zeitschriften damals immer war, ist zum einen, die ist ja gespickt mit Werbeaktionen. Also sprich, man sieht sehr viele Preise für Spiele für 109 D-Mark etc. Aber auch Kontaktanzeigen quasi. Kontaktanzeigen, genau. Ja, das war das eBay-Kleinanzeigen. Spiele verkauft. Genau, und so, das ist ziemlich cool. Und wahrscheinlich für ein Apfel und ein Ei, wenn man jetzt vergleicht. Mit heutigen Preisen. Man ebenfalls gestellt. Ja. Wahnsinn. Nee, das ist also, es ist schwierig. Also wir sind ja nostalgiebelastet, muss man ganz klar sagen. Mich würde mal wirklich interessieren, was jemand dazu denkt, der komplett ohne diese Schiene aufgewachsen ist. Also der mit YouTube jetzt groß wird, wie der das sehen würde, wenn er sich halt ein Magazin kaufen müsste. Der würde wahrscheinlich denken, wir sind verrückt oder würde der den Charme dahinter verstehen? Also das würde mich echt mal interessieren, wie das so bei dem ankommt, wenn er das einfach nochmal so hätte. Weil du erinnerst dich, in Videoform war ja sowieso was Besonderes. Also wie gesagt, wenn man jetzt nicht was im Fernsehen gesehen hat, waren ja für mich zum Beispiel die N64-Videos das klassische Beispiel von wow. Also da hat bei mir das ja funktioniert. Ich habe das N64-Video bestimmt 50 Mal runter und rauf gespielt. Das war in den PC-Heften war es schon verbreiteter, da gab es ja immer die CDs, wo dann halt eben Demos und Videos drauf waren. Das war auch immer eine gute Art zu testen. Das hat ja auch noch super funktioniert, das war so der Mittelweg, den finde ich auch eigentlich ganz cool. Ich hätte aber, also muss ich jetzt rein subjektiv aus meiner Perspektive sagen, hätte ich gern nochmal ein bisschen weniger, einfach weil ja diese Reizüberflutung mir manchmal, also ich habe manchmal das Gefühl, dass man die Spiele, die man hat, nicht mehr wirklich so genießen kann, wie man es damals gemacht hat. Ganz einfach, weil man zu viel abgelenkt wird. Also mein klassisches Beispiel, ich Was? Warte, ich geh mal gleich drauf an. Wir haben was gefunden, was mir die Haare rauft. Also das ist wirklich absolut... Weiter im Thema. Und das ist aber in der Videogames, ne? Also in der Magazin. Ich muss mal gerade den Auto gleich raussuchen, wer das reviewed hat. So. Wo war ich? Jetzt hast du mich... Ich wollte dich nicht rausbauen. Du hast mich... Entschuldigung. Du hast mir nicht zugehört. Das heißt, du kannst mir gar nicht weiterhelfen, wo ich gerade war. Doch, du hattest gesagt, du hättest es gerne... Sehr schön. Weniger einfacher. Also nee, Moment, warte. Nicht, dass ich das jetzt wieder verdrehe. Also es ging um das Thema, dass wir es ja heute sehr einfach haben, diese Reizüberflutung haben und genau, man ist einfach abgelenkt. Weniger einfacher. Also klassisches Beispiel. Du hast eben Secret of Mana erwähnt. Genau. Als du Secret of Mana gespielt hast damals und auch mit deiner Familie, war das bestimmt, wenn du gesagt hast, deine ganze Familie hat es gespielt, war das über Monate, über ein halbes Jahr das Thema dann im Prinzip in der Videospielwelt. Also es gab wahrscheinlich dann auch nicht viel neben links und rechts, was du dann noch gespielt hast. Vielleicht Sachen, die du schon hattest, aber es ist jetzt nicht viel Neues dabei gekommen. Stell dir heute mal die Situation vor, du hast nur ein Spiel über 3 Monate und es kommt nichts Neues dabei. Ja. Du hörst auch relativ wenig. Du liest zwar ein Magazin und siehst, oh, auf das kann ich mich irgendwann freuen, aber du bist da nicht wirklich abgelenkt, sondern bist total fokussiert auf die Spielerfahrung Secret of Mana 2. Und heute, wenn du dir so ein Riesenspiel rauspickst, Witcher 3 hat bei mir irgendwie... war eine Ausnahme, weil das mich wirklich so gefesselt hat, dass ich alle anderen Spiele war mir total egal. Aber man ist einfach so schnell abgelenkt, weil man andauernd, egal wo man ist, auf der Arbeit, im Internet, wird einem gesagt, aber jetzt kommt Fallout 4, aber jetzt kommt, was weiß ich. Genau. Das ist so schlimm. Früher also, hat man einfach gewartet und das Spiel war einfach da. Genau, das war einfach da. Von einem auf den nächsten Tag unverhofft bist du jetzt ohne große Erwartungen bist du ins Geschäft gegangen und plötzlich liegt da irgendein Spiel und du denkst so, oh, komm, das probieren wir mal, das sieht cool aus. Und es war der Wahnsinn. Und plötzlich redet jeder darüber. Und das kam alles so einfach aus dem Nichts. Das war einerseits eine sehr schöne Zeit, weil heutzutage haben wir Spiele, da warten wir 2 Jahre oder 1,5 Jahre mal drauf, bis es wirklich final da ist und endlich released wird. Und ja, gut, damals die Wartezeit ist halt auch schlimm. Aber damals war es halt einfach. Ja, gut, aber musst du ja auch sagen, also wenn du jetzt nicht gerade die Erstausgabe mit Ocarina of Time, also wo es angekündigt wurde und du hast dann ewig gewartet, bis es rauskommt, das ist ja auch das Extrembeispiel. Aber du hattest ja auch nicht alles immer so vor Augen, um dann zu sagen, oh, ich freue mich aber auf das und ich und so weiter. Aber wie gesagt, ich will das ja alles nicht schlecht reden. Ich habe immer einen YouTube-Kanal, das heißt, ich nutze das ja auch aktiv, um irgendwie was zu in die Welt zu verbreiten, meine Meinung, was ja im Prinzip gegen das steht, was ich eigentlich cool finde, aber gut, es wird ja nie wieder so sein, aber du weißt, was ich meine, es wäre halt schön gewesen, wenn es halt ein anderes Mittelmaß gegeben hat. Obwohl wir mittlerweile auch jetzt noch einen Schritt weiter gehen können. Damals hat man sich die Infos geholt über Zeitschriften oder durch Empfehlungen von Freunden. Heutzutage kriegen wir Reizüberflutung im Internet. Aber diese Zeit, dass wirklich es redaktionelle Seiten gibt, Online-Magazine etc., die geht irgendwie auch zur Neige. Man merkt, es geht alles so in die Tendenzrichtung, die Leute wollen Personen sehen, die irgendwelche Spiele spielen. Personen sehen, genau, ja. Und wollen denen ihre Live-Reaktionen quasi erleben oder wollen einfach das von den Personen hören und sehen, wie sie das so ein bisschen spielen. Ja. Also diese ganze Let's-Play-Schiene oder was zum Beispiel Game One so ein bisschen gemacht hat, die wollen das alles so ein bisschen lockerer und sich nicht einen 2-3 Seiten langen Review-Text durchlesen. Finde ich ja okay, ja. Also das wandelt sich alles noch mehr und das ist eigentlich ganz interessant, dass das jetzt schon wieder weitergeht und nochmal einen Sprung macht. Ich bin mal gespannt, weil ich habe ja so ein bisschen Erfahrung aus der redaktionellen Szene durch den einen Beruf, den ich hatte. Ja. Und hat ja in einer Firma gearbeitet, die auch ein Online-Magazin hat und hat auch viele Kontakte zu Online-Magazinen aufgrund von Online-Werbekampagnen etc. Und da habe ich das so ein bisschen auch beobachtet, auch mit Zugriffszahlen, wie die Leser darauf ansprechen. Die Leser interessierte wenig in hochqualitativer, redaktionell geschriebener Artikel. Natürlich gibt es Personen, die das interessiert, aber die Masse wurde irgendwie immer kleiner. Was die Personen gerne sehen wollten, waren irgendwelche Displays und Live-Dinger oder sowas. Ja. Und das kommt halt irgendwie jetzt immer mehr. Das ist interessant, wie sich das alles so... Es gibt, also wer zu der Thematik noch mehr wissen will, um jetzt mal Fremdwerbung zu machen, Rocket Beans, du hast Game One erzählt, die machen ja mittlerweile Rocket Beans TV. Genau. Dort gibt es ein Format, das heißt Presseclub und dort werden halt regelmäßig Größen der Videospielbranche eingeladen und dort gab es zum Beispiel genau so ein Thema über, wo halt dann auch ehemalige Redakteure da waren, die über das gesprochen haben, was eigentlich da abging in den Printmagazinen. Und das halt, wie gesagt, also das kann man ja aus eigener Erfahrung auch eigentlich nur bestätigen. Der Wertungskasten ist das Wichtigste. Man blättert eigentlich durch. Ganz im Ernst, also ich habe die Texte auch nicht durchgelesen. Ich habe vielleicht überflogen, wenn ich das Heft, ich sag mal, einen Monat immer mal wieder durchgeblättert habe, weil man hat ja, wie gesagt, einen Monat auf das nächste Heft gewartet. Das ist ja nicht wie heute. Man hat das überflogen und hat versucht, noch mal mehr rauszukriegen, um sich irgendwie drauf zu freuen. Aber der Wertungskasten war halt das Wichtigste. Deswegen war der groß und dort hat dann halt, also dort lag der Fokus drin und der Rest ist dann danach erst gefüllt worden. Das heißt, das war auch immer so die Aufgabe von dem Redakteur. Füll erst den Wertungskasten auf, guck, dass das ist. Wenn das alles steht, dann kannst du den Rest hinzufügen und wenn da mal dann zeitlich irgendwas nicht hinhaut, dann kann man immer noch, weißt du, was ich meine. Das ist ein bisschen lockerer. Und jetzt kommen wir zu der Sache, die mich extrem geschockt hat. Also, Kenner da draußen wissen ja, wie gut die Mega Man X-Reihe ist und jetzt Awesome Games Done Quick, also wir sind nicht, das ist nicht nur eine einzelne Meinung, dort wurde es auch viral nochmal von Leuten, die wirklich ja, mit den Spielen aufgewachsen sind und das dauerhaft zocken, gesagt, dass Mega Man X3 eigentlich der beste Teil der Reihe ist. Für mich ist der erste Teil der beste, einfach nur, weil das war halt für mich damals der Wow-Moment. Damit ist man auch groß geworden. Das war der Wow-Moment, alles andere sind halt Upgrades, aber wenn man es halt, wenn man sie einzeln betrachtet, ist natürlich der dritte Teil der beste und er hat hier 66% bekommen. Ja, Grafik 61%. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Das Spiel hat einen Special Chip drauf, der heute auch am schwersten zu emulieren ist. Beziehungsweise er kann auf den ganzen Modulen, die man auf das Super Nintendo spielen kann, um halt Sicherheitskopien zu spielen, gibt es glaube ich auch nur eins, wo der nachher hardwaremäßig verbaut ist. Ich glaube, der ist CX4 irgendwas. Auf jeden Fall, da war extra ein spezieller Chip drauf, um die Grafik ordentlich zu pushen. Und hier 61%. Die Musik, also jeder kennt doch die OC-Remixes und die sind ja weltbekannt. Ja. Das ist wirklich großartiger Shit, 65%. Aber ich finde es interessant, dass hier Musik und Soundeffekte nochmal extra bewertet wird. Und der Schwierigkeitsgrad 7, okay, vielleicht, es war auch eine andere Zeit, also Mega Man X3 ist schon schwierig, aber ist vielleicht jetzt, wenn man vergleicht, Guardian Heroes hat 3 bis 5, okay, der Wahnsinn, ne? Also es hat geht so. Und er sagt halt einfach, es geht so. Den Text muss ich mir auf jeden Fall mal noch genauer durchlesen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Also wenn man hier es überfliegt, sieht man, okay, er sagt, es ist immer dasselbe und es gibt schon leistungsfähigere Konsolen und so ein Kram, aber das ist ja Quatsch, das kann man ja nicht. Nur weil es die PlayStation gibt, kann man ja das Mega Man X auf dem Super Nintendo nicht nach deren Maßstab bewerten. Und jetzt würde ich mal schauen, wer der Redakteur war. Ich sehe es auf dem ersten Blick nicht. Achso, ist nur ein Kürzel, DS. Das müssen wir echt mal gucken. Was für ein Verbrecher. Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit hier huste. Aber ja, du bist halt nicht so cool. Krank. Auf jeden Fall, aber das hat mich schon überrascht. Übrigens würde ich auch Titel, sehr gerne, wo du gerade eben gesagt hast, mit den Mega Man X-Teilen bezüglich, du hast irgendwas von den Reviews, von Wert, schon mit Awesome Games Done Quick hast du gesagt, dass die auch gesagt haben, das sind großartige Titel. Nur eine kleine Empfehlung von mir, schaut euch mal bei YouTube von Ego Raptor Sequilities an. Ist ein interessantes, ich nenne es mal Review, wo er die ersten Mega Man-Teile mit dem Sequel Mega Man X dann vergleicht, wie sich das Spiel verändert, was ein richtiger Sequel ist. Und es ist sehr, sehr interessant, wie er das Spiel betrachtet. Also fand ich ziemlich großartig. Kann ich nur empfehlen. Das mal nur so noch nebenbei. Ansonsten, Wahnsinn. Es hat sich halt alles wirklich sehr, sehr verändert. Also die ganze Art und Weise, wie man die Spiele bewertet, auch heutzutage gibt es so gut wie alle AAA-Titel haben sehr hohe Wertungen, auch aufgrund, dass viel im Hintergrund geschieht. Es ist sehr viel an Wertungen auch gekauft heutzutage, sprich wir bewerten die Spiele toll, wenn was haben wir denn da schon? Ja, ich vergleiche nur gerade, also Mega Man X3 ist so gut wie Pocahontas. Enough said. Ja. Es wird ja sehr viel an Wertungen gekauft, sprich wir bewerten das Spiel hoch, wenn das stimmt, okay. Man eine Werbekampagne bekommt auf der Webseite oder solchen Kram, sowas passiert ja auch heutzutage sehr viel. Das hat sich halt alles verändert und ich glaube, es ist auch mittlerweile so, dass man sich einfach selbst seine Meinung über sein Spiel, über das Spiel bilden muss. Man hat ja genügend Möglichkeiten, es anzuspielen mit Demos, man hat die Möglichkeit, Let's Plays zu schauen und es geht einfach immer weiter zurück. interessanter Punkt hast du noch erwähnt. Also von der Zeit her können wir noch ein paar Dinge sagen, aber ja. Du hast ein gutes Schlüsselwort gebracht. Demos. Ja. Demos waren früher ein gutes Medium, um sich zu informieren, um was zu testen. Was gibt es denn heute eigentlich noch für Demos, außer vielleicht für Pro Evolution Soccer oder die FIFA-Spiele, wo die Fans wirklich auf Demos warten? Also eigentlich gibt's hast du mal eine Witcher 3-Demo gesehen? Hast du mal eine Bloodborne-Demo gesehen? Gibt's ja alles nicht. Es gab von OW wieder bei dem alten Podcast wären Fatal Frame 3 gab es eine Demo. Genau, 3. war aber ein Nintendo-Ding. Also Nintendo bringt ja auch noch teilweise Demos raus. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Warum denkst du, dass Demos aus Publisher-Sicht keinen Sinn mehr machen? Es scheint ja auch extra Aufwand zum Programmieren zu sein. Ja gut, ich glaube, die müssen ja auch, dadurch, dass Demos heutzutage nicht mehr Zeitschriften beilegen oder es gab ja früher, ich weiß noch, bei der PlayStation gab es immer diese Sammel-CDs mit lauter Demos drauf und heutzutage ist der Vertriebsweg was anderes. Das geschieht ja alles über das Internet, über den Store und ich bin mir sicher, also ich dass meine mal gehört zu haben, wenn man zum Beispiel bei Steam Spiele entsprechend online hat, wenn die zum Beispiel ein Update rausbringen wollen, das kostet Spiele, Geld, kostet das jede Menge Geld und ich kann mir vorstellen, genauso ist es für Demos. Das könnte natürlich sein, das wäre natürlich was, was man dann intern nicht weiß. Das scheint sich ja dann bei FIFA und PES zu lohnen, einfach weil man halt den Vergleichseffekt braucht, weil dort ein enormer Konkurrenzkampf ist. Und es kommt dann auf die Strategie des Publishers. Das finde ich aber schade immer noch, weil jetzt mal unabhängig davon gesehen, dass man sich über alles informieren kann, die echte Bewertung meiner Meinung nach kann immer nur am Controller erfolgen und das kann eigentlich ohne eine Testversion nicht stattfinden. Ich kann mir das Ding nochmal 500 Mal bei YouTube von einem Let's Player angucken lassen, das ist dem seine Meinung. Ich habe aber nicht das Gefühl, wie sich die Steuerung wirklich anfühlt. Wie oft erklärt der Angry Video Game Nerd, you have to try it your own to think that I'm not stupid, because also weil manchmal die Steuerung einfach so beknackt ist oder dass sie so gut ist, weil man das einfach nur, das muss man greifen. Und ich muss sagen, aber bei der Xbox zum Beispiel gibt es immer noch viele, viele Demos, die man sich laden kann. Ich weiß, von Layers of Fear zum Beispiel gab es eine Demo. Bei der PS4, jetzt aktuellen Titel Odin Sphere, ist jetzt eine Demo im japanischen PlayStation Store online gestellt worden. Und solche Geschichten, es gibt es halt immer noch, aber es geht immer weiter zurück. Warum, weiß ich nicht. Wie gesagt, es kann sein, dass es eine Marketingstrategie ist. Wobei man gewissermaßen fair bleiben muss. eigentlich kauft man heutzutage ja Demos. Die heißen halt nur Early Access. Ja, das stimmt. Aber man bezahlt Geld dafür. Die Geschichte. Die finde ich übrigens gut. Also das muss ich sagen, das ist eigentlich ein cooles Feature. Ja. Also da kann man natürlich jetzt auch bestimmt 40 Minuten eine Pro-Kontra-Diskussion drüber reden. Vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Genau, aber um jetzt mal nur aus meiner Sicht das zu sagen, das finde ich zum Beispiel auf Konsolen jetzt gut, dass das die Xbox One hat. Das vermisse ich noch auf der PS4. Mhm. Weil man einfach mal bestimmte Spiele antesten kann durch dieses Programm, was die haben. Wie heißt das eine Horrorspiel? Layers of Fear meinst du? Genau, Layers of Fear, genau. Also zum Beispiel. Einfach mal ausprobieren. Man kann ja dann effektiv dem Entwickler Feedback geben und vielleicht das Spiel sogar in die eine oder andere Richtung pushen. Bei Arcade-Titeln, also ich weiß, bei der Xbox 360 war das ja ganz stark. Da gab es so gut wie zu jedem Arcade-Titel gab es ein Demo. Man konnte sich auch, es gab ja damals diesen Indie-Store. Zu jedem Indie-Store-Titel konnte man sich auch eine Demo runterladen. Ja. Da war das schon wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und dann gab es ja natürlich während dem Spiel, wenn die Demo vorbeikam, direkt die Meldung, willst du das Spiel kaufen? Das war aber, hoffe, ich erzähle jetzt nicht totalen Bullshit, dann kann man immer Müll passieren bei der nostalgischen Verklärtheit. Aber ich meine, dass bei der Xbox 360 eine Demo-Pflicht war seitens von Microsoft. Das weiß ich nicht. Weil eigentlich hatte fast jeder Titel eine Demo. Und das hatte den Hintergrund. Ich, wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ich jetzt total Mist erzähle, aber ich meine es in meinem Gehirn abgespeichert zu haben, es mal damals gelesen zu haben, dass es bestimmte Sachen gab, die keine Demo rausbringen wollten, die durften dann nicht in den Store. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, also ich bin ja noch nicht lange Xbox One-Nutzer und habe mir den Store noch nicht so intensiv angeguckt, um wirklich auch mal zu sehen, bei welchen Indie-Titeln gibt es denn überhaupt überall eine Demo oder bei welchen Arcade-Titeln. Ja, bei Xbox One weiß ich es ja auch nicht. Das müsste ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil früher war, wie gesagt, Xbox 360 sehr stark, PlayStation 3 war da dementsprechend schwächer gewesen von den Demos. PS4 habe ich jetzt relativ viel genutzt, da habe ich auch selten eine Demo gesehen. Man findet noch einiges, aber es ist extrem zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob das auch noch weiter zurückgeht. Vielleicht ist der Kostenaufwand für viele Entwickler zu hoch oder die sagen, das ist zu risikoreich und die setzen dann eher auf Marketing in eine andere Richtung, sprich wir schicken Klar, im Let's Player irgendeine Vorabversion. Das ist das, was ich gemeint habe. Also es ist wahrscheinlich auch eine Kostensache, das sowieso. Genau. Ich habe da auch mal diverse Entwickler-Interviews gelesen, wo die meinten, okay, das ist ein Riesenaufwand, da eine spezielle Demo-Version. Das kann man sich halt als Nicht-Entwickler immer schwierig vorstellen, weil man meint, okay, der muss ja nur Level 1, bla bla bla, aber das ist ja gar nicht so einfach, weil das ist halt ein Riesen Konstrukt und wie teilt man das auf? Es darf nicht alles bekannt sein und es gab ja auch in der Vergangenheit Demos, wo man einfach mal fast das komplette Spiel freischalten konnte, weil man halt das komplette Spiel schon runtergeladen hatte und all der ganze Kram. Soll aber nicht das Thema von heute sein. Ich denke, wir haben sehr, sehr ausführlich über die ganze Sache geredet. Man hätte wahrscheinlich auch noch locker nochmal 40 Minuten drüber reden können. Aber das liegt einfach an der Nostalgie, die man da einbringen kann. Meinungen sind natürlich unterschiedlich zu dem Thema. Also ob wir das jetzt gut finden oder schlecht, ist natürlich... Wie gesagt, also es kann gerne irgendein Zuhörer, der vielleicht in der Situation ist, dass er diese alte Schiene nicht wirklich so mitbekommen hat, wie es wir beide jetzt haben, der kann gerne mal seine Meinung äußern. Würde mich brennend interessieren, wie man das dort sieht, ob das vielleicht ganz anders gesehen wird oder ob die sich vielleicht auch mal wünschen würden, dass sie nicht so diesen Overkill bekommen. Aber abschließend muss ich noch eins sagen, bevor wir das Thema richtig beenden. Ja, klar, mach das. Dann machst du das Schlusswort. Cool fand, ich bin immer noch heute jemand, der wirklich gerne eine Zeitschrift durchblättert. Ich habe nämlich die Tage, das war erst kürzlich gewesen, bin ich bei einem guten Freund ins Auto gestiegen, wir wollten wohin fahren und guck plötzlich auf den Rücksitz und sehe da eine GamePro rumfliegen. Und habe mir dann auch gedacht, so, oh, die ist sogar noch aktuell und fand das einfach nur total cool. Habe mir die genommen und durchgeblättert, weil irgendwie hat es immer noch seinen Charme, die Zeitschriften durchzublättern heutzutage. Ich weiß nicht, also die ganze Internetgeschichte mit unzähligen Möglichkeiten. Man kann ja auf, ich weiß nicht, wie vielen Seiten surfen, sich alles Mögliche durchlesen, Videos angucken, aber es ist trotzdem immer noch nicht so gut, wie einfach mal eine Zeitschrift durchblättern und gucken, was steckt denn da so alles drin. Genau, aber das kommt auch nur daher, weil du halt die Zeitschriften kennst. Es gibt aber auch noch gute Zeitschriften draußen, also zum Beispiel Retro Gamer finde ich sehr cool, sehr gutes Magazin. Und ich meine, ich habe die Magazine, das sind keine Magazine, die ich früher besessen hatte, sondern die habe ich mir neu gekauft, einfach weil ich das... Ich finde es besser zu lesen, es ist ja auch eine Zeitaufnahme. Das heißt, das, was gedruckt wurde, außerdem steht bist du fest. Der Retro-Ranger und informierst dich über Retro-Games. Ja, klar. Hier kannst du übrigens einen Spielautomat im Wert von 12.000 Mark gewinnen. Ich habe ihn gewonnen, guck mal. Okay. Nee, aber sehr cool. Ja. Interessantes Thema, mir hat es auch sehr gut gefallen. Genau. Ich hoffe, ihr hattet einen interessanten Einblick einfach. Ja. Diejenigen, die die Zeit vielleicht mitgemacht haben oder entsprechend nicht mehr mitgemacht haben. Und wir können ja ein andermal das Thema aufgreifen, bezüglich Demos, Vertriebswege etc. Ja. Also ich würde sagen, ich verabschiede mich sehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und wir lesen jetzt affengeile Infos zu Donkey Kong Country 3. Oder die Testberichte von der E3 über Nintendo 64. Endlich gespielt. Endlich. Ja, vielen Dank auch von mir und dann machst du den Abschluss. Das war's.